Falschmünzer. Ein Kriminalhörspiel aus den ersten Wochen des Jahres 1949 von Peter Beja. Inspektion M2, Müller. Kann ich wieder Herrn Kommissar Haberland sprechen? Kommissar Haberland wollen Sie sprechen? Moment mal. Bin ich da? Bin da, sagt er. Ich meine, ist nicht da, sagt mein Kollege hier neben mir. Wer ist denn dort? Hier ist Frau Haberland. Ach, Frau Haberland. Erst recht nicht. Erst recht nicht, hä? Ja, ich meine, der andere Kollege weiß erst recht nicht, wann er wiederkommt. Naja, Wiedersehen. Keine Zeit jetzt für Privatsachen, Müller. Was meldet denn das Falschgelddezernat Frankfurt-Main? In Baden-Baden haben sie am 10. Januar eine Person mit über 60.000 Mark falschen Westmarknoten gefasst. Und in Aachen sind auch wieder gefälschte 20-Mark-Noten aufgetaucht. Wissen Sie, von dem blauen, kleinen... Ja. Anscheinend dieselben Blüten wie die hier auf dem Schreibtisch. Geben Sie mal die Lupe her, Müller. Bitte sehr, Kommissar. Die hier sind in der Wechselstube zu aufgetaucht. Offset-Druck. Für den Laien schwer als Fälschung zu erkennen. Nur die dunkelblauen Linien hier, die sind etwas zu blass. Wissen Sie, Müller, ich kann mir nicht helfen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Fälscherzentrale gar nicht da drüben in Westzonen, sondern hier bei uns in Berlin sitzt. Ja. Also langsam glaube ich auch dran. Wenn sogar beim Stadtkontor im Ostsektor die Blüten aufgetaucht sind, dann muss das Nest doch in der Nähe sein. Tja, die Vernehmung von dem Behner oder Behnke, dem Schieber da vom Potsdamer Platz, hat auch nichts besonders ergeben, was? Nee, nichts. Abwarten und Tee trinken. Apropos Tee, Herr Kommissar, haben Sie mal wieder ein Viertel schwarzen Tee zu verkaufen? Sei doch nicht so nervös, Rolf. Komm, schalt den Apparat ab und setz dich wieder her. Ich kann nicht still sitzen. Sieh mal, ich hätte doch viel mehr Grund, nervös und aufgeregt zu sein. Schließlich geht mich ja die Geschichte auch etwas an. Woher sollen wir denn so viel Geld auf einmal hernehmen? Aus den Rippen kann ich es mir nicht schneiden. 500 Mark. Westmark. 500 Westmark sind 1750 Ostmark und mein Stipendium beträgt monatlich 250. Es ist, als ob du mir die Vorwürfe machst, Rolf. Mir mache ich Vorwürfe, mir ganz allein, Renate. Ich weiß nicht, warum das nicht alles seinen natürlichen Gang gehen soll. Soll ich etwa als Student heiraten? Soll ich mit 250 Mark eine Frau und ein Kind noch dazu ernähren? Es gibt Menschen, die noch weniger Geld haben und 5 Kinder ernähren können. Bitte, Renate, hör doch mit dieser Milchmädchenrechnung auf. Verzeih, Liebling, wenn ich etwas schroff bin, aber ich bin eben etwas nervös. Schon gut, Rolf. Du hast vielleicht recht. Wenn man nicht die Kraft hat, sich darüber zu freuen, dann soll man es auch lieber lassen. 500 Westmark, diese Schweine. Diese Ärzte stoßen sich gesund am Pech der Mitmenschen. Schwarzpreise überall. Das ist das Risiko, Rolf. Das muss man immer bezahlen. Schließlich ist es doch dem Gesetz nach verboten. Als ob die Herren Doktoren keine Männer wären. 500 Mark, ein Vermögen. Psst, der Vater. Na, mein Kind, schon zu Haus? Ja, Vater. Nun, was macht's, Kolleg, Herr Gericke? Viel Arbeit, wie immer. Du kommst spät heute, Vater. Ja, mein Kind, dein Vater wird langsam alt und tapprig. Stellen Sie sich vor, Herr Gericke, ich mache pünktlich um 4, wie immer, meine Kassenabrechnung, zähle alle Scheine durch und alles stimmt. Bis auf ein Bündel 50 Marknoten zu 100 Stück. Ich zähle, sind nur 99. Ich zähle nochmal, da sind es 101. Also zähle ich nochmal und da sind es wieder 99, dann wieder 101. Und so ging das noch eine geschlagene Stunde lang, dass keine 100 rauskamen. Kannst du dir sowas vorstellen, Kind? Nein, Vater. Aber zum Schluss stimmte es doch. 5-mal hintereinander. Ja. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Nur kostete es mich 1,5 Überstunden. Na, was ist denn los mit euch beiden? Regenwetter? Nein, Vater, ist gar nichts. Na, sieh mich doch mal an, mein Mädelchen. Das sind doch traurige Augen und gar keine frohen, hä? Ach, du täuschst dich, Vater. So. Na ja, dann werde ich mich mal umziehen. Das Essen ist bald fertig, Vater. Schön, schön, mein Kind. Sehr gut haben wir uns nicht verstellen können. Es ist scheußlich genug, dass wir es müssen. Aber es wäre das Einzige, was er nicht begreifen würde. Ja, ja. Nicht die Geschichte als solche, die würde er sicher verstehen. Aber das, was wir vorhaben, das wäre für ihn wie das Bündel Banknoten, das einmal 99 und einmal 101 Scheine hat. Und er würde sein Leben lang Überstunden machen, bis die Rechnung aufgeht, die für ihn doch nie aufgehen kann. Du kannst dich auf mich verlassen, Renate, ich beschaff das Geld. Ich muss es und ich werde es zusammenbringen. Und wie? Ich weiß noch nicht, wie. Aber ich schaff das schon. Weißt du, ich kenne deinen ehemaligen Studienkollegen, Scharcht heißt der. Na, der hat 1000 Verbindungen. Er hat sein Studium aufgegeben und lebt wie ein Fürst. Na du, solchen Fürsten gegenüber bin ich sehr misstrauisch. Ja, Scharcht ist ein patenter Junge. Er lässt zwar gerne mal alle Fünfe gerade sein, aber helfen tut er sicher. Prost! Prost! Prost, Prost, Prost, Prost, Prost. Auf ein neues! Prost. Wer ist denn der junge Mann, der da neben zu erwartet scharcht? Neuer? Weiß ich noch nicht. Er wartet auf Peter, früherer Studienkollege. Braucht dringend Geld. Was wir mit ihm machen, kann Peter entscheiden. Ja, wenn der Peter nicht bald kommt, muss ich gehen. Ich habe schließlich noch eine kleine Nebenbeschäftigung in meiner Druckerei. Die aber nicht ganz so viel heimbringt. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass sich in letzter Zeit die Kripo in der Friesenstraße für unsere Blüten interessiert. Ein paar Schieber sind schon hochgegangen. Ach, Kleinvieh hat keine direkte Verbindung zu uns. Im Übrigen kann Peter mal Braun in der Angelegenheit interviewen. Was viel wichtiger ist, Brichmann, was macht der Druck der neuen 10-Mark-Noten? Hm? Na, fragen Sie den Adamik, der ist der Graveur. Wenn er endlich die Klischees fertig hat, dann kann ich mit dem Druck anfangen. Warum sind die Klischees noch nicht fertig? Ach, Adamik, das ist eine ausgesprochene Bu-Bu-Bu. Na, Dingsbummelei. Na, schließlich muss ich ja die Stahlstichplatten in sehr mühselige Handarbeit herstellen. Ja. Das geht nicht so von heute auf morgen. Ist doch sinnlos, wenn man es gleich als Falschgelder kennt. Weiß ich alles, Adamik, aber unsere Zentrale braucht Geld und nochmals Geld. Peter hat Zusagen gemacht. Ach, Hexen kann eure Zentrale auch nicht. In 3 Tagen bin ich fertig, basta. Alles für den Druck vorbereitet, Brichmann? Ja, wenn es soweit ist, dann wird der offizielle Betrieb auf 14 Tage wegen Materialmangel stillgelegt, der Arbeiter nach Hause geschickt und es kann losgehen. Peter kommt! Peter, na endlich! Peter, wir sitzen wie auf Kohlen und warten auf Sie. Hoffentlich habt ihr euch nicht die wertvollsten Körperteile dabei versenkt. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Ich bitte um Entschuldigung, aber der Nebel hatte den Start der Maschine in Hannover um eine Stunde verzögert. Ja, ich kann mich nicht mit Nebel herausreden. Oh, zu Ihrer täglichen Whisky-Party mit Ihrem Freund Arno kommen Sie immer noch früh genug, Brichmann. Was haben Sie mitgebracht für uns? 5000 Stück zu 100 gebündelt, wie immer. 20er? 20er. Ja, warum denn keine 10er? Wir müssen wechseln, meine Herren. Hab ich schon geklärt, Peter. Hadamik liefert Freitag die 9 Klischees. Ja, da haben wir eben besprochen. Es kommt wohl keiner der Kavaliere auf die Idee, mir eine Zigarette anzubieten. Aber ich muss hier, bitte. Herr Peter. Böskopf. Feuer. Wie war der Umsatz, Knauk? Alles umgesetzt, nach Schlüsseldorf verteilt. Gut, die 9.500 nach Verteiler Ludwig. Scharcht, übernimmst du das mal inzwischen? Sofort, aber erst mal was anderes, Peter. Im Nebenzimmer sitzt ein junger Mann, Rolf Gericke. Vielleicht für uns zu gebrauchen. Zuverlässig? Er ist in Druck, braucht 500 West, Nachtdings Student. Gut, wir werden uns den jungen Mann mal ansehen. Wo ist er? Drüben? Ja, komm mal mit. Lieber Dings Rolf, darf ich dich mit Peter bekannt machen? Guten Abend, Herr Gericke. Unser gemeinsamer Freund Scharcht hat mir schon von Ihnen erzählt. Guten Abend. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wir wollen keine konventionellen Umstände machen. Ich werde inzwischen mit den anderen Herren verhandeln. Nach Ludwig Scharcht, nicht wahr? Ist gut. Nun, Herr Gericke, Sie sehen mich an wie das 7. Weltwunder. Verzeihen Sie mir, Frau... Aber unter einem Peter hatte ich mir bisher immer etwas Maskulines vorgestellt. Es wird am gescheitesten sein, Sie sehen in mir weder das eine noch das andere, sondern ein Neutrum. Und das ist sehr viel verlangt, Ehefrau. Zu übersehen, dass Sie eine Frau sind, das, Es wäre beinahe eine Beleidigung. Oh, vielen Dank. Aber wir wollen uns nicht beim Flirt aufhalten, Herr Gericke, sondern ins Geschäft kommen. Ach, Sie wissen schon Bescheid? Ja, ich weiß Bescheid. 500 West brauchen Sie. Ja, es ist sehr viel Geld, ich weiß, aber... Und dabei habe ich nicht mal die Möglichkeit, Ihnen eine entsprechende Sicherheit für das Darlehen zu geben. Sie könnten eventuell für uns arbeiten, Herr Gericke. So? Ja, dann wäre es kein Darlehen, sondern Verdienst. Honorar, sagen wir. Ich kenne Ihre Arbeit nicht. Ich kenne Ihre Firma nicht, nee, Frau. Ich habe die Vertretung für eine Firma, die sehr stark mit Übersee zusammenarbeitet. Export? Export und Import. Voraussetzung ist natürlich äußerste Diskretion. Sie kennen die außerordentliche Konkurrenz, besonders in Deutschland. Und wir pflegen trotz aller bestehenden Schwierigkeiten unsere alten Handelsbeziehungen. Mit Berlin und vor allem der sowjetischen Besatzungszone. Ach Gott sei Dank, dass es noch solche Firmen gibt. Ich verpflichte mich natürlich zu äußerster Diskretion. Wären Sie bereit, sagen wir am Mittwoch, also übermorgen, nach Leipzig und Jena zu unseren dortigen Vertretern zu fahren? Selbstverständlich, nee, Frau. Gut, dann sind wir bereit, Ihnen heute einen Vorschuss von 500 Westmark zu zahlen. Tatsächlich? Also, nee, Frau, mir fällt ein Stein vom Herzen. Haben Sie ihn plumpsen gehört? Ja, das war aber ein sehr schwerer Stein. Oh ja. 100? 200, 300, 400, 500. Bitte wollen Sie das unterschreiben, Herr Gericke. Ja, ja. Wie, wo, was bitte? Hier, nur Ihren Namen auf das Papier. Blanco? Ja, Vertrauen gegen Vertrauen, Herr Gericke. Wir kennen Sie nicht und haben Ihnen trotzdem einen erheblichen Vorschuss gezahlt. Tja. Ich will Sie zu nichts überreden, weil Sie dürfen mich nicht missverstehen. Doch, doch, natürlich. Also ich vertraue Ihnen vollkommen, die Frau. Bitte sehr. Gut, Herr Gericke. Also besuchen Sie mich bitte morgen Abend und dann gebe ich Ihnen weitere Details und auch die Fahrkarten. Und übermorgen fahren Sie dann bitte nach Leipzig. Einverstanden? Einverstanden. Ost gegen West. Schokolade, Ost gegen West. Ost gegen West. Ost gegen West. Kurs 3335. Na ja, dann nehmen Sie mal 100 West. Ja. Kommen Sie hier ein bisschen rein in die Nische. Hier, 350 Ost. Ja, 20, 40, 60, 80, 100 West, bitte. Mahlzeit. Sie, hallo. Bleiben Sie mal hier. Schokolade. Die 20er sind Blüten, lieber Freund. Was denn? Sie spinnen wohl, Herr, was? Nicht doch kiebig werden, alter Junge. Die Scheine sind falsch. Lassen Sie mich in Ruhe, Mensch. Fassen Sie mich nicht an. Polizei! Lassen Sie mich los, Mann! Polizei! Nee, alter Freund. Schieben ist ganz schön, aber die Leute betrügen kommt ja nicht in Frage, weißt du? Was ist denn hier los? Loslassen, sage ich! Wachmeister, bitte stellen Sie den Mann mal fest. Der bringt Westmarkblüten in Verkehr. Das ist gelogen, ganz gemein. Seien Sie ruhig, Mann. Hier, bitte, Herr Wachmeister. Hier sind die Beweise. Kommen Sie bitte beide mit zum Revier. Schokolade, Fandang. Schokolade, Fandang. Eier. Butter. Rolf, ich bitte dich inständigst, bitte sag mir, wo du auf einmal 500 Westmark hier hast. So reiche Freunde hast du doch nicht. Und vor 3 Tagen warst du verzweifelt, weil du keinen Ausweg gesehen hast. Ach, dass ihr Frauen immer so viel fragen müsst. Ist doch ganz gleich, woher und von wem ich das Geld habe, Renate. Hauptsache, es ist da, wie ich es dir versprochen habe. Ich habe es mir eben geliehen. Und morgen wirst du zu Dr. Achenbach gehen, ihm das Geld bringen und in 10 Tagen sind wir die ganzen Sorgen los. Die sind wir so lange nicht los, bis wir wissen, wie wir das Geld zurückzahlen können. Ach, Liebling, zerbrich dir doch nicht damit den Kopf und frag nicht so viel. Wenn es dich beruhigt, ich brauche das Geld überhaupt nicht zurückzugeben. Überhaupt nicht? Nein. Aber jetzt Schluss. Rolf, woher hast du das viele Geld? Also ich... Na gut, also... Ich hab's beim Pferderennen vorgestern gewonnen, in Mariendorf. Ach, du verstehst doch gar nichts vom Pferderennen und Wetten. Na eben, die Leute gewinnen oft am meisten. Und wie hieß das Pferd, das gewonnen hat? Hieß. Wie soll das Pferd schon heißen? Ach so, Regenschauer hieß es. Krasser Außenseiter. Aber ich bitte dich, Renate, hör doch jetzt mit der Fahrerei auf, ja? Na schön. Und morgen willst du in die Zone fahren? Ja. Ja, vielleicht kann ich mir bei der Firma, mit der mich Schachter zusammengebracht hat, einen kleinen Nebenverdienst zum Stipendium verschaffen. Abend. Na, Kinder, das ist ja ein verflixtes Wetter draußen. Kalt und nass. Echtes Januarwetter. Abend, Vater. Komm, leg die nassen Sachen ab. Na, Herr Studiosus, was macht die Wissenschaft? Ich habe noch kein neues Welträtsel lösen können, Herr Siebert. Aber Sie müssen entschuldigen, wenn ich gleich gehe. Ja, ich habe noch was vor. Na, lassen Sie sich nicht aufhalten. Wir sind nicht so förmlich. Auf Wiedersehen, Herr Siebert. Wiedersehen, Wiedersehen. Ich bring dich noch hinaus, Rolf. Ja, ist gut. Pfui Teufel, ist das ein elendes Wetter heute. Nanu, wie kommt denn das viele Geld hier auf die Kommode? Westgeld? 200? 400? 500? So, Vater, wir können auch gleich essen. Du, Renate, komm doch mal her. Ja? Was ist das für Geld, das hier auf der Kommode liegt? Ach, das? Das hat Rolf vergessen. Dafür soll er einem Kollegen was besorgen. So? Ja, ja. Weißt du, für wen er was besorgen soll? Ich glaube, einen ehemaligen Studienkollegen. Warum fragst du denn, Vater? Er soll sich nicht erwischen lassen. Die Scheine sind falsch. Falsch? Blüten, wie man auch sagt. Es sind in letzter Zeit viele von diesen falschen blauen 20-Westmark-Noten in Umlauf gekommen. Falsches Geld, sagst du? Ja, mir sind in meiner Kasse Gott sei Dank noch nie Blüten untergekommen. Aber wir haben ja auch nur mit Ostgeld bei uns zu tun. Vater, du kennst dich doch mit Wetten um Pferderennen aus. Das weißt du doch. Waren vorgestern in Mariendorf Rennen. Ja, der Preis von Hamborn, der Preis Hab von... Hab dort ein Pferd mit Namen Regenschauer gewonnen? Regenschauer? Nein. Erstens hat er es nicht gewonnen und zweitens ist mir nicht bekannt, dass es überhaupt bei uns ein Pferd mit diesem Namen gibt. Das weißt du genau, Vater. Das weiß ich genau, mein Kind. Aber seit wann interessierst du dich denn für Pferderennen? Ach, nur so. Ich bringe jetzt das Essen rein. Gut, gut. Woher hat Rolf das Geld? Falsches Geld. Mit einem jungen Mann, der mich betört. Mit einem jungen Mann, der mir gehört. Mit einem jungen Mann, der mir gefällt. Bin ich das reichste Mädchen auf der Welt. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Mit einem jungen Mann, der mir gefällt, bin ich das reichste Mädchen auf der Welt. Very nice, Peter. Charming. Ein bisschen schmalzig, aber sehr gefühlvoll. Oh, ich habe euch gar nicht kommen hören. Oh, man merkte, du fühlst dich unbeobachtet, Peter. Na und? It seems Miss Peter is in love. Dings scheint mir auch so, Mr. Brown. Oh, ihr seid verrückt. No. In wen sollte ich mich wohl verliebt haben? There is a tall young gentleman with dark hair called Rolf. Mach uns nichts vor, du bist seit 3 Tagen völlig verändert. In love. Oh, Quatsch. Der Junge gefällt mir weiter nichts. Außerdem können wir ihn gut einspannen. Fährt er morgen nach Leipzig und Jena? Ja. Ich fahre mit. Mm-hmm. Kein sondern eine Vorsichtsmaßnahme. Wir kennen ihn noch zu wenig. Ah, aus Peter wird langsam eine Dings Erika. Im Übrigen, Mr. Brown, hörte ich, dass die Polizei eine gänzlich unangebrachte Tätigkeit entfaltet. Sich für unsere Arbeiten interessiert. Wir bitten zu bedenken, dass die ungestörte Arbeit unserer Zentrale im gemeinsamen Interesse liegt. Of course. Vielleicht kann man von drüben einen Wink geben, dass dieser Eifer unangebracht ist. Sie sicher. Na, Schmidt, nun sagen Sie uns schon, von wem Sie die Blüten haben, die Sie dem Mann da am Zoo andrehen wollten. Ich sage Ihnen ja, Herr Kommissar, ich kenne ihn nur unter dem Namen Köhler. Mehr weiß ich nicht. Aber vielleicht unter dem Namen Gnauk? Nee, nie gehört. Müller, bring es anderen mal rein. Jawohl, Herr Kommissar. Reinkommen! Ich sage Ihnen, Herr Kommissar, ich habe mit all... Na, was? Ich habe mit all dem nichts zu schaffen. Warum haben Sie da eben so einen Schreck bekommen, als Sie den Schmidt hier sitzen sahen? Ein Schreck? Machen Sie kein Theater. Sie sind ein schlechter Schauspieler, Köhler. Oder besser gesagt, Herr Gnauk. Köhler. SS-Unterscharführer Gerhard Gnauk. Vor 4 Wochen bei Außenarbeiten aus der Haft entflohen. Stimmt's? Na, Schmidt, Sie sagen ja nicht. Nee. Ist auch nicht nötig. Gnauk kennen wir. Oh ja. 1944 vom SS-Polizeigericht wegen Verschieben von Heeresgut zum Tode verurteilt. Auf dem Weg zur Hinrichtung gelang die Flucht vorm Galgen. Stimmt's? Traurig genug, dass sie die ODF so behandelt wie mich. ODF ist ja gut. Das ist gar nicht zu lachen. Warum habe ich den Heeresgut verschoben? Doch nur, um die Nazis zu sabotieren. Und wen sabotieren Sie jetzt, Gnauk? Mit dem Vertrieb der 20 Westmark? Die Russen. Was meinen Sie denn? Warum die Zentrale sonst die Blüten in Umlauf setzt? Ach, was für eine Zentrale? Weiß ich nicht. Aber ich sage Ihnen, die Sache mit meiner Verhaftung wird er noch schwer aufstoßen. Die haben höchste Verbindung. Reden Sie keinen Quatsch. Was ist das für eine Zentrale? Weiß ich doch nicht. Ich würde doch bloß immer erzählen davon. Von wem haben Sie die Blüten mal bekommen? War alles anonym oder Decknamen wie Peter und so. Und wo? Ganz verschieden. Meist aber an der Yorkstraße, nicht wahr? Da bin ich noch nie gewesen. Aber die Zehnerkarte der S-Bahn, die wir in Ihrer Brieftasche gefunden haben, die ist bei 9 Fahrten 7-mal mit Y, Yorkstraße, gelocht. Das letzte Mal am 15. Januar. Schweigen ist Gold, nicht wahr, Gnauk? Welche Nummer war es denn an der Yorkstraße, Gnauk? Gar keine. War immer auf der Straße. Na. Überlegen Sie sich's mal. Schäfer! Herr Kommissar? Abführen, die beiden! Los! Yorkstraße. Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Der Spediteur Lange Nummer 7 kommt nicht in Betracht. Dann ist Nummer 32 Druckerei von Spielhagen und Söhne. Aber die haben doch seit 5 Monaten wie in Strommangel gestoßen. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle soll der Außendienst mal genau beobachten. Spielhagen und Söhne? Und dann ist hier noch Nummer 92, die Druckerei von Robert Brichmann. Brichmann? Ach nee, der kommt doch nicht in Frage. Das ist die Druckerei, die 45 die englische Zeitung der Berliner und später den Telegraph druckte. Ja, war langer Betriebsleiter beim Telegraph und ist heute noch in dem Team ein dicker Freund von Arno Scholz, der Robert Brichmann. Wo geht er denn jetzt hin, der? Whisky holen. Oh, das ist gut. Sind Sie so weit vernehmungsfähig, Brichmann, um mir zu sagen, ob Sie inzwischen mit dem Druck der Zehnernoten angefangen haben? Jawohl, hab ich. Die Blingen hab ich angefangen. Für dich mache ich ja überhaupt alles. Zehner, 20 und selbst Tausender, wenn du willst. Alles im Westen. Na, nicht so zärtlich werden, ja? So hübsch dir den Arm wegnehmen. Man reiche mir ein Weib. Ein Weib wie dich, Erika. Kleine Erika Holstein. Sind Sie verrückt geworden, Brichmann? Ach dir, du. Mit deinem schwarzen Rolf, da nehme ich noch lange auf. Look here, Mr. Brichmann. Another bottle of whiskey. Whiskey. Peter, einen kleinen Augenblick, bitte. Dringend. Excuse me, gentlemen. Was ist los, Scharcht? Ich war eben in der Ziegenstraße, unter den Papieren, die ihr aus Jena mitgebracht habt. Fehlt die Hälfte, das Wichtigste. Ausgeschlossen. Ja. Kanari hat die Unterlagen genau nach den Anweisungen zusammengestellt, wie wir sie von Heike in Hannover und von Otto Häusler in der Ziegenstraße bekommen haben. Es fehlen die Zeichnungen über die neue Fotozelle, es fehlen die Angaben über die genaue Stärke und Zusammensetzung der Polizeikräfte im Kreis Jena und die genaue Stärke der russischen Garnison in Apolda. Aber davon ist doch in Hannover niemals die Rede gewesen. Ja. Aber ich habe doch selbst die Besprechungen im Ostbüro geführt und persönlich mit Sigmund Neumann und Otto Heike gesprochen. Dann setzt du dich mit denen auseinander, die behaupten das Gegenteil und meckern, weil sowohl McGlory vom FSS als auch der CIC dringend auf diese Angaben warten. Die Herrschaften in Hannover sollen nur nicht den Mund so weit aufreißen. Schließlich hätten wir doch neben unserer Arbeit in der Zone noch die Arbeit des Büros finanzieren durch unsere Bestgeldblüten. Psst. Entschuldigen Sie mir, Frau, ich möchte mich noch verabschieden. Ach, Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, Rolf? Legen Sie Wert darauf, dass ich noch bleibe? Ja. Ich lege sogar großen Wert darauf. Peter wird gleich zu Ihnen in den Salon kommen. Bitte nur einen Augenblick. Oh nein, keinen Augenblick. Wir können uns später noch sprechen. Erika, du bist im Begriff, große Dummheiten zu machen. Und wenn schon. Kommen Sie, Rolf. Erika. Und worauf legen Sie so großen Wert, liebe Frau? Mit Ihnen zu tanzen. Oh, bitte sehr. Woran denken Sie? Ob der Tanz auch zu den 500 Mark gehört. Ach, Sie sind widerlich, Rolf. Oh, Verzeihung, liebe Frau. Sagen Sie auch nicht immer gnädige Frau zu mir. Sondern? Peter. Erika. Woher wissen Sie meinen Namen, Rolf? Es ist mir direkt gelungen, Sie aus der Fassung zu bringen. Also bitte sagen Sie mir jetzt, woher... Verzeihung, Herr Gierige wird draußen von einer Dame verlangt. Wie bitte? Von einer Dame? Es sei sehr dringend. Ja, wer weiß, dass Sie hier sind? Keine Ahnung. Entschuldigen Sie bitte. Verzeihung, kleines Fräulein, warten Sie auf mich hier. Nein, ich warte auf Herrn Gericke. Auf Herrn Gericke, auf Wölfchen. Sie, kleines Fräulein, ich rate Ihnen gut, nehmen Sie sich vor dem in Acht. Gestatten Sie übrigens Brichmann, Robert Brichmann. Angenehm. Ich sage Ihnen, der hat es schwer hinter den Ohren sitzen, Herr Wolf. Dem Peter hat er auch schon den Kopf verdreht. Wer ist denn Peter? Peter? Peter ist eben Peter. Ein rassiges Weib. Renate, was machst du denn hier? Wie kommst du hierher? Entschuldige, Peter Wolf. Sie sind mir ja ein. Verzeihung, Herr Brichmann, ich möchte gerne alleine mit der Dame sprechen, ja? Bitte sehr. Wie kommst du denn hierher, Renate? Ich wollte draußen auf dich warten, Rolf. Psst. Aber da du hier offenbar länger bleibst... Du hast mir nachspioniert. Ich musste dich dringend sprechen, Rolf, und hatte dich am Bahnhof erwartet. Aber warst du in angeregter Gesellschaft. Willst du mir eine Eifersuchtsszene machen? Oder was soll die Situation? Rolf, du sollst mir keine Erklärungen geben. Aber ich habe Angst um dich. Ich weiß, dass du das Geld nicht beim Wetten gewonnen hast. Nein, ich habe eben eine neue Tätigkeit begonnen. Was sollte ich denn machen? Rolf, das Geld, das man dir gegeben hat, ist falsch. Es ist Falschgeld. Blüten, wie Vater sagt. Psst, psst, psst. Falschgeld? Renate, das ist ausgeschlossen. Hier, überzeug dich. Ich verstehe nichts davon. Vater sagt, es besteht kein Zweifel. Bitte warte auch einen Augenblick, Renate, ja? Ich werde das sofort klären. Peter? Ja? Ich muss Sie sprechen. Bitte, warum so förmlich? Ich erfahre eben, dass das Geld, das Sie mir neulich gaben, Falschgeld ist. Ach, was Sie nicht sagen, Rolf. Hat Ihnen das die junge Dame mitgeteilt? Jawohl. So. Und mir wird langsam klar, um was für eine Import- und Exportfirma es sich handelt, nee, Frau. Mal müssen Sie sowieso erfahren. Ach, das ist die ganze Erklärung, die Sie mir zu geben haben, nee, Frau? Sie müssen den kleinen Betriebsunfall natürlich in Ordnung bringen. Hier sind 500 Westmark in echten Scheinen. Geben Sie die dem kleinen Mädchen und sagen Sie ihr, sie hätte sich in ihrem Verdacht getäuscht. Irrtum, nee, Frau. Behalten Sie Ihre Blüten und gestatten Sie, dass ich unseren Vertrag fristlos kündige. Ich mache solchen Schwindel nicht mit. Das geht leider nicht, Rolf. Kennen Sie diese Unterschrift? Das? Das ist doch die Blanko-Unterschrift, die ich Ihnen neulich gab. Das ist die Unterschrift, mit der Sie sich zur Mitarbeit beim Ostbüro und für den englisch-amerikanischen Geheimdienst verpflichtet haben. Vorschuss 500 Westmark. Das ist auch eine Fälschung. Die Sie nicht beweisen können. Es gibt Gebiete in Deutschland, rund um Berlin sogar schon, wo Ihre Einflüsse unwirksam sind. Und das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Denn dort wird man Ihnen mit Leichtigkeit nachweisen können, dass Sie mit mir aus Leipzig und Jena wertvolle Dokumente in die Hände einer fremden Macht gespielt haben. Das war also der Zweck unserer Reise. Sie werden nicht abstreiten, dass das den Kopf mindestens aber Sibirien kostet. Sie haben mich schön reingelegt, Herr Peter. Aber Rolf, was haben Sie denn bei uns auszustehen? Morgen ist ein Scheck über 3000 Mark für Sie fällig. Na also? Gut, seien Sie vernünftig. Geben Sie der jungen Dame die echten Scheine und beruhigen Sie sie. Gehen Sie, Rolf, hm? Wir sprechen uns nachher weiter. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind, Rolf. Also, ich habe die Scheine sämtlichst nachprüfen lassen, Renate. Dein Vater hat sich geirrt. Sie sind alle echt. Vater irrt sich nicht. Psst. Das ist ganz ausgeschlossen. Und wenn er sagt, sie seien falsch, dann sind sie falsch. Sondern geh mit den Scheinen zur Bank oder zur Polizei und lass ihre Echtheit bestätigen. Rolf, ich habe Angst um dich. Du bist dabei, dich in etwas Schiefes einzulassen. Ach, du siehst Hirngespinste, Liebes. Ich fühle das. Als Frau fühlt man das. Dieser Brichmann, der mich da angesprochen hatte, und dieser Stotterer, dem ich als Ersten begegnete, das sind alles ganz dunkle Existenzen, das sieht man doch. Wie willst du denn das beurteilen können? Und diese Frau, dieser Peter, ich habe gesehen, wie sie mit dir gesprochen hat, wie sie dich mit jedem Blick, mit jedem Wort einfangen will. Du bist eifersüchtig, das ist alles, Liebes. Trenn dich von diesen Menschen, Rolf, ich bitte dich. Ich warne dich. Ich kann nicht, ich habe mich verpflichtet. Dieser Frau gegenüber, ich verstehe. Du kannst dich wegen dieser Frau nicht trennen. Ach. Du hast dich verliebt. Unsinn. Ach, Frauen können ja so gemein und raffiniert sein. Und du bist darauf reingefallen. Mach dich frei, Rolf. Ich sagte bereits, ich kann nicht. Es sind rein geschäftliche Verpflichtungen, die mich zwingen. Ach, was sind denn das für Geschäfte, über die du nicht sprechen darfst? Du kannst mir doch nichts weismachen, Rolf. Aber verlass dich darauf, Rolf. ich mit ansehe, dass du in dein Unglück rennst, werde ich für dich handeln. Ach, lass doch diese törichten Drohungen, Renate. Ich komme morgen zu dir und wir werden uns aussprechen. Gut, bis morgen. Vergiss es nicht. Auf Wiedersehen, Rolf. Wiedersehen. Dieses kleine Mädchen lieben Sie also. Wie kommst du denn darauf, Neva? Rolf, nun machen Sie nicht ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Morgen haben Sie das alles vergessen. Wir fliegen morgen früh nach Hannover. Und drüben werden wir beide uns erst einmal richtig erholen. Hm? Morgen? Morgen kann ich nicht. Sie können. Braun hat die Plätze eben belegen lassen. Die Maschine startet um 7 Uhr. Erschien die 23-jährige Renate Siebert und gab zu Protokoll. So, nun erzählen Sie mal weiter. Sie wissen also genau, dass die ersten Scheine, die Sie von Ihrem Verlobten erhielten, falsch waren? Ja, mein Vater ist Kassierer und hat einen Blick dafür. Und in dieser Villa, wohin Sie Ihrem Verlobten nachgefahren waren, vertauschte man dann die falschen Scheine gegen echte, nachdem Sie Ihren Verdacht ausgesprochen hatten? Ja, Rolf, also mein Verlobter, nahm die Scheine und ging damit in ein anderes Zimmer, um die Angelegenheit zu klären. Er kam dann wieder und gab sie mir mit dem Bemerken zurück, sie seien echt. Bemerkten Sie sofort, dass die Scheine vertauscht worden waren? In meiner Aufregung natürlich nicht. Mein Vater machte mich erst zu Hause darauf aufmerksam, dass es ganz andere Scheine seien. Sagen Sie, sind Sie und Ihr Vater sich Ihrer Sache ganz sicher? Ja. Sie haben nicht sehen können, wohin Ihr Verlobter mit den Banknoten ging? Ich wollte ihm nachgucken, aber da lief mir erst so ein anderer Mann über den Weg, der stotterte, und dann hielt mich so ein Dicklicher auf, der völlig betrunken war und sich dauernd mit mir unterhalten wollte. Namen haben Sie wohl nicht aufschnappen können, wie? Nein. Das heißt doch, diese Frau wurde immer Peter genannt. Ja, typischer Dickname. Und der dicke Betrunkene hieß so ähnlich wie Brinkmann oder Brichmann. Brichmann, sagen Sie. Alle Wetter. Also doch Yorkstraße 92, hä? Das weiß ich nicht. Danke, Fräulein Siebert. Vielen Dank. Das genügt uns vorerst einmal. Hallo, hallo, Hannover dort. Hallo, Berlin, ich höre. Peter am Apparat? Ja, was ist los, Scharcht? Brichmann ist verhaftet, die Druckerei ausgehoben. Sämtliches Material, Noten, Klischees, Maschinen beschlagnahmt. Um Gottes Willen, wann ist das passiert? Heute früh. Vorsicht bei Gesprächen, Scharcht. Ich spreche auf direkter Leitung. Hör zu, Peter. Der Parteivorstand hat eben beschlossen, dass morgen die gesamte Parteipresse in größter Aufwachung davon berichtet. Ach, was für ein Blödsinn. Zu verheimlichen ist es nicht mehr. Und ablenken und distanzieren können wir uns nur, wenn wir es als Erste groß rausbringen. Ja, aber Sorge bitte dafür, dass Hannover die entsprechenden Anweisungen für die Zone gibt. Ja, aber ich muss das Wichtigste ist, groß herauszustellen, dass noch kein Falschgeld in Umlauf gekommen ist, ja, und dass die Täter noch nicht ganz fertig waren. Okay, und womit finanzieren wir in Zukunft unsere Arbeit? Da müssen neue Wege gefunden werden. Ich bin in 10 Tagen mit Rolf wieder in Berlin. Nicht vergessen, morgen sensationelle Schlagzeilen. Telegraph. Westmarkt Fälscher Bande in Berlin gefasst. Die Welt, Hamburg. Aufdeckung und Verhaftung einer Fälscherbande. Falschmünze ausgehoben. Telegraph, Sozialdemokrat, Tagesspiegel, der Tag. Noch kein Falschgeld in Umlauf. Die Druckerei Brichmann in der Yorkstraße. Der Kurier plaudert aus, dass Robert Brichmann der frühere Betriebsleiter des Telegraph ist. Entgegen den Behauptungen der Westpresse, dass noch kein Falschgeld im Umlauf sei, wurde festgestellt, dass es schon seit Monaten vertrieben wird. Der Leiter des Falschgelddezernates der britischen Zone, Kriminalpolizeirat Schumann, schreibt an den Polizeipräsidenten von Berlin. Die bei der Herstellung und dem Vertrieb des Falschgeldes Beteiligten, Erika Holstein und ein gewisser Scharch, konnten nicht festgenommen werden, da sie im Auftrage des amerikanischen Geheimdienstes in Berlin und der sowjetischen Besatzungszone tätig seien. Und ausgerechnet dieser aufschlussreiche Brief an den Berliner Polizeipräsidenten landete nicht in der Friesenstraße, sondern am Alexanderplatz. Der Vorwärts stellt fest, dass die gesuchte Erika Holstein unter dem Decknamen Peter gleichzeitig eine Agentin des Ostbüros der SPD ist. Ich hatte es damals schon geahnt, Vater, dass Rolf da in Kreise hineingeraten war, die ihn auf die schiefe Ebene bringen würden. Was für ein Teufel hatte ihn nur geritten, sich plötzlich in diese Umgebung zu begeben. Ja. Aber lass, mein Kind. Besser jetzt solche Veranlagungen zu erkennen als später. Du bist jung und wirst darüber hinwegkommen. Das ist in meiner Lage nicht ganz so leicht, Vater. Etwas bin ich ja auch selbst dran schuld. Du? Ja, Vater, ich muss dir etwas gestehen. Etwas, was ich dir niemals antun wollte. Aber ich will es dir sagen, weil du dann begreifen, vielleicht begreifen wirst, wie er auf der Jagd nach Geld für mich eigentlich in diese Affäre hinein... Kind. ...hineingeraten ist. Kind, was ist dir? Nein, nein, schon vorbei. Also, wir brauchten 500 Westmark für die Klinik von Dr. Achenbach. Für mich. Für dich? Für eine Klinik? Ja. Ach so. Ich verstehe. Ja, und da hast du dich mir niemals anvertraut, mein Kind. Nein, Vater, das konnte ich nicht. Ich kenne doch deine überkorrekten Anschauungen. Ja, Kind, so etwas darf man doch auch nicht tun. Da sündigst du doch nicht nur gegen das Gesetz, sondern auch wieder die Natur. Ich hätte dir ja auch heute nichts gesagt, wenn diese 500 Westmark, die ich doch so dringend brauche, nicht wieder fort wären. Die Polizei hatte sie damals gleich beschlagnahmt, als ich die Sache meldete. Und wenn du nun nicht heiratest, was sollen die Leute dazu sagen? Nein, nein, das darf nicht sein. Das darf wirklich nicht sein. Ach, die Leute. Ja, mein Kind, die Leute. Für die Leute wäre es eben eine Schande. Eine Schande, ja. Guten Tag. Guten Tag. Meier ist mein Name. Ich möchte bitte Fräulein Holstein sprechen. Das ist leider nicht möglich. Es ist eine große Sitzung. Ich werde erwartet. Einen Augenblick, bitte. SPD, Landesvorstand Berlin, Sekretariat. Nein, Sie sind in der Sitzung. Nein, ich kann unmöglich durchstellen. Bitte. Sie werden erwartet, sagen Sie, Herr Meier? Ja, ich komme eben mit dem Flugzeug aus Hannover. Ach, Herr Gierige, nicht wahr? Meier, bitte. Ach, ich verstehe. Einen Moment, bitte. Rolf! Kurt Meier, bitte. Natürlich, Liebling. Oh, schön, dass du da bist. Wie war der Flug? Oh, ich hab dich wahnsinnig vermisst in der letzten Woche. Meinst du, ich nicht? Wer hätte vor 4 Wochen das von uns gedacht, was? Ist es nicht schön, Liebling? Wunderschön. Gib mir einen Kuss. Hast du jetzt Zeit? Es dauert nicht mehr lange. Zieh den Mantel aus und warte drüben so lange. Ich muss jetzt wieder rein. Was ist denn los dort? Erzähle ich dir nachher alles. Große Sitzung, Vorstand, Magistrat, Parteipresse und so weiter. Entscheidende und wichtige Dinge bereiten sich vor. Meine Damen und Herren, es treffen die verschiedensten Gesichtspunkte zusammen, die eine solche Währungsmanipulation dringend erforderlich machen. Ich bitte deshalb darüber abzustimmen, ob die Vorschläge zur Durchführung kommen sollen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Die Gegenprobe, bitte. Danke. Mit 9 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen. Was rechnen Sie, was bei dieser Aktion verdient werden kann? Nun, wenn man den Kurs auf 6,2 raufsetzt, müsste man mit 100 bis 120 Millionen Umsatz rechnen können. Na, wahrscheinlich werden viele kleine Gauner die Gelegenheit beim Schopf fassen und sich gesund stoßen. Tja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, Erika. Ich bitte noch um einen Augenblick Ruhe, meine Damen und Herren. Um die zur Durchführung kommenden Vorschläge noch einmal kurz zusammenzufassen, bitte ich den Kollegen Schneider zum Wort. An einem noch festzusetzenden Termin der nächsten Woche wird unsere Presse in großer Aufmachung von einer zweiten bevorstehenden Währungsreform in der Ostzone berichten, die von einem rigorosen Währungsschnitt begleitet wird. Es ist von einer schweren sozialen Härte zu sprechen, die praktisch einer Entwertung der Ostmark gleichkommt. Um den Verdacht eines Manövers zu vermeiden, der durch eine Schlagartigkeit der Meldungen entstehen könnte, ist beabsichtigt, diese Meldung zuerst nur durch die Welt zu verbreiten. Als überparteiliche Zeitung steht sie am ehesten außerhalb jeden Zweifels. Sehr gut. Diese Meldung wird dann am nächsten Tage von unserer gesamten Presse in großer Aufmachung übernommen und sinngemäß kommentiert. Die zu erwartende unmittelbar einsetzende Währungspanik unter der Bevölkerung ist durch geschickte Flüsterpropaganda weitgehend zu unterstützen. Mit den Wechselstubenbesitzern ist zu vereinbaren, dass der Wechselkurs sofort auf 1:6,2 heraufzusetzen ist. Viel zu wenig. Das ist errechnet, Franz. natürlich einer etwaigen Tendenz der illegalen Geldschieber auf der Straße, den Kurs auf 1:8 oder 1:10 hochzutreiben, soll nichts in den Weg gelegt werden, um möglichst viele Menschen den offiziellen Wechselstuben zuzuführen. Eine Zwischenfrage. Bis wann müssen wir uns genügend Westgeld beschafft haben? Für den Umtausch, meine ich. Ja, der Magistrat wird bei der Aktion an erster Stelle berücksichtigt werden. Die Kämmerei wird zu diesem Zweck genügend Westgeld zur Verfügung stellen, um den zu erwartenden Ostmarkansturm aufzufangen und abzuschöpfen. Aber auch den anderen interessierten Parteistellen, Presse, UGO und auch gewissen Firmen der Industrie, wird bis zum 15.02. Gelegenheit gegeben, bei der Magistratskasse ihr Ostgeld in Westgeld im Verhältnis 1:1 einzutauschen. Die Aktion wird unter dem Kennwort Silberstreifen stehen. Silberstreifen. Herein. Herr Siebert, war angemeldet. Ja, bitte. Bitte sehr, Herr Siebert. Dankeschön. Guten Tag, Herr Direktor. Ich will Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen, aber... Nehmen Sie Platz, Herr Siebert. Wo brennt's denn? Herr Direktor, wenn es nicht so dringend wäre, also... Wissen Sie, ich muss heute zum ersten Mal in meinem Leben, also seit 64 Jahren, etwas tun, was ich noch niemals getan habe. Also bringen Sie raus mit der Sprache, Siebert. Urlaub? Nein, nein, nicht Urlaub. Ein Gehaltsvorschuss, Herr Direktor. Wie viel? 785 Mark, Herr Direktor. Was verdienen Sie monatlich? 380 Mark. Das ist ja ein recht erheblicher Vorschuss, Herr Siebert. Ja, ich weiß, es ist recht unbescheiden. Aber wissen Sie... Meine Tochter, die Renate, nicht wahr? Die muss unter allen Umständen operiert werden. Und das soll 500 Westmark kosten. Das sind für uns 1750 Mark, Herr Direktor. Bezahlt denn das nicht die VAB? Die VAB? Ja, wissen Sie, Herr Direktor... Also, das geht mich auch nichts an. 785 Mark. Jawohl. 965 Mark habe ich noch an Ersparnissen, Herr Direktor. Ja, es ist gut, Herr Siebert. Einverstanden. Sie waren ja immer sehr pflichteifrig. Gott sei Dank. Aber erst nach dem 15. Sie wissen, da haben wir die Lohn- und Gehaltszahlungen. Selbstverständlich. Am 16. oder 17. sollen Sie den Vorschuss haben, Herr Siebert. Dankeschön. Mach schnell, Vater. Das Essen steht auf dem Tisch. Komm schon, Kind. Komm schon. Erbsen. Wunderbar. Das riecht... Mit Speck gekocht, Vater. Tüchtig, Mädel. Tüchtig. Ich habe auch eine Überraschung für dich. So? Du kannst morgen zu Dr. Achenbach gehen und alles vorbereiten. Mein Direktor hat mir den Vorschuss bewilligt. Vater, wirklich? Och, ja. Du bist doch der Beste. Hast du das Geld schon umgewechselt? Noch nicht. Ich kann das Geld erst am 16. oder 17. bekommen. Wegen der Gehaltszahlung am 15., weißt du? Na ja. Das Geld ist sicher. Wenn ich es dir sage, kannst du dich darauf verlassen, mein Kind. Du bekommst die 500 Westmark. Oder... Hast du dich schon mal nicht auf deinen Vater verlassen können, hä? Immer, Vater. Als einzigen. Na also. Du verlierst also keine Zeit mehr, sondern gehst morgen sofort zu ihm und meldest dich für die nächste Woche an. Alles andere erledige ich. Neue Banknoten für die Ostzone, Drosselung des Bargeldumlaufs, Privatpersonen werden an Bargeld nur 50 Ostmark gegen die gleiche Summe in neuen Noten erhalten. Schreibt die Welt heute. Na also, der Startschuss ist gefallen. Tja. Die Berliner werden ausgenommen. Ach, hab dich nicht so, Liebling. Ich finde es viel wichtiger, dass wir uns überlegen, wo wir noch Westgeld für uns privat auftreiben können. Bis jetzt habe ich erst 3.400 Mark, aber es musste noch ein bisschen mehr für uns dabei herausspringen. Ja, eben. Vielleicht finden wir noch ein paar von unseren alten Blüten. Oh, das sowieso. Typisch. Ja, was meinst du denn damit? Ich meine, dass ich mich an diesem Schwindel nicht beteiligen werde. Ich finde es einfach empörend, was man sich da wieder ausgedacht hat mit den einfachen Menschen in Berlin. Mr. Brown. Warum schweigen Sie als Beamter der Besatzungsbehörde dazu? Billigen Sie diese Sanierungsmethode etwa auch? Not our business, Mr. Gericke. German affairs. Of no interest to military government. Was heißt das, deutsche Angelegenheiten? Außerhalb Ihres Interesses? Und wenn es darum geht, die Ostwährung als einheitliche Währung für ganz Berlin einzuführen, da ist es nicht mehr außerhalb Ihres Interesses, nicht mehr German Affairs. Be careful, Mr. Gericke. Und Mr. Brown hat ganz recht, Rolf. Du solltest ein bisschen vorsichtiger sein mit deinen Äußerungen. Ich hätte vor 4 Wochen vorsichtiger sein sollen, als ich mit euch in Verbindung kam. Aber ich will euch mal etwas sagen. Es ist nie zu spät, wieder ein anständiger Mensch zu werden. Goodbye! Rolf! Rolf! Warum telefonieren Sie, Brown? MP. Oh, bitte nicht, Mr. Brown. Ich bitte Sie. Bitte. Well? Please tell me, when will Operation Silberstreifen start? Aktion Silberstreifen startet am 18. Mr. Brown. Freitag, der 18. Februar 1949. Neuer Währungsschnitt in der Ostzone. Telegraph, Ostgeld soll ungültig werden. Sozialdemokrat, neue unsoziale Härten durch zweite Geldreform. Der Tag vor Währungsschnitt im Osten. Der Tagesspiegel, neue Geldscheine bereits in Leipzig gedruckt. Spandauer Volksblatt, der Kurier, die neue Zeitung, Tagesspiegel, Telegraph. Haben Sie schon gehört? Ostgeld wird ungültig. Du verlierst deine Ersparnis. Retten Sie Ihr Geld in Westmark. Lauf in die Wechselstube. West gegen Ost. West gegen Ost. Wechselstube, gegen Ost. Wechselstube. Aber ich brauche doch 500 Westmark, lieber Herr. Das sind 3.100. Mark. Aber ich habe doch nur 1.750. Das sind 282 West. Ich brauche aber 500 West. Mein Kind muss in die Klinik. 500 West sind 3.100 Ost. Kurs? 1:6:2. Der nächste, bitte. Aber vorgestern Abend, da stand es doch 3:5. Mein Kind braucht das Geld. 3.100 Ost. Panik. Am Bahnhof Zoo sind die Geldschieber umlagert. Es kommt zu Tumulten, zu Schlägereien. Die Polizei greift ein. Währenddessen gehen die beauftragten Boten durch die Hintereingänge in die Nebenräume der Wechselstuben und liefern in Mengen Westgeld. 5.000 West, danke. Erhalten Sie 30.000 Ost. 7.000 West, danke. Bekommen Sie 42.000 Ost. 3.000 West, danke. Kriegen Sie 18.000 Ost. 6.000 West, danke. Kommen die Boten aus allen Himmelsrichtungen Berlins. Zietenstraße, Bismarckplatz, Fasanenstraße, Tempelhof, Rudolf-Wilde-Platz. 1:8, 1:9, 1:10, 1:10, 1:10, 1:10, 1:10, 1:10, 1:10. Treiben die Geldschieber den Kurs in die Höhe. Treibt die Angst den Menschen das Blut in den Kopf. Treibt die Verzweiflung den Schweiß auf die Stirn. 500 Westmark. 500 Westmark. 1:10. 500 Westmark. 1:10. 500 Westmark. 1:10. 5.000 Mark, Renate. Stürzt Vater Siebert in seiner Verzweiflung die Treppen seiner Firma hinauf, stürzt in sein Büro, reißt den Tresor auf, rafft die gebündelten Banknoten zusammen, vergreift sich an fremdem Geld, steckt die Scheine in seine Taschen und stürzt sich wieder von Sinnen in die wogende Panik des Westens. Du kommst schon nach Hause? Heute so früh? Ja, Kind. Es ist doch Sonnabend. Aber erst 12:30. War jemand hier? Wer denn? Ich meine, hat jemand nach mir gefragt? Ich weiß nicht, Vater. Ich bin erst vor einer halben Stunde nach Hause gekommen. Was hast du denn? Du bist so verstört, so bedrückt. Nichts. Siehst so elend aus. Fühlst du dich krank, Vater? Nein, Kind. Du... Wenn es klingelt, lass mich bitte aufmachen. Ja, wen erwartest du denn? Wen? Die Polizei, Kind. Die Polizei? Ja, was soll denn die Polizei bei uns? Mich abholen, Renate. Was? Ja, ich Ich muss es dir ja wohl sagen. Dein Vater hat sich gestern Nachmittag in den Geldern der Firma vergriffen und 2000 Mark aus dem Tresor gestohlen. Vater? Der Kassierer Walter Siebert hat... Das ist doch nicht wahr, Vater. Das kann doch nicht... Die Menschen hatten ja gestern die Nerven verloren. Sie waren ja wie die Wahnsinnigen, als die Zeitungen das von der Ostmark verkündeten. Einer schrie es dem anderen zu, dass das Ostgeld ungültig werden sollte. Es war eine Panik auf den Straßen. Und du hast dich von der Panik anstecken lassen und hast das Geld zu diesem irrsinnigen Kurs in Westmark umgetauscht. Man dachte doch gestern, man verliert sein ganzes Geld. Oder der Kurs steigt vielleicht doch auf 15 oder 20 oder 30. Und wir mussten doch die 500 Westmark haben, Renate. Alle brachten doch ihre Ersparnis, ihre Lohntüten, alles, was sie besaßen, in die Wechselstuben. Und heute, 24 Stunden später, steht der Kurs schon wieder 1:4 und fällt immer mehr. Daran hatte gestern kein Mensch gedacht, dass das alles ein Schwindel sein könnte. 2000 Mark. Tja. Hör zu, Vater. Ich nehme jetzt die 500 Westmark und werde sie wieder in Ostmark zurücktauschen. Wir verlieren zwar dabei eine Menge, aber diese 2000 Ostmark wirst du in deine Firma bringen und die Kasse wieder in Ordnung machen. Vielleicht hat's noch niemand entdeckt. Das kommt nicht in Frage, Renate. Das ist ganz ausgeschlossen. Das Geld ist für dich, wie ich es dir versprochen habe. Ist für deine... Nein! Niemals, Vater. Willst du vielleicht die Schande auf dich und auf mich nehmen in einem halben Jahr? Aber an die Schande, dass mein Vater im Gefängnis sitzen wird, denkst du wohl nicht. Das ist wohl keine Schande. Soll ich Rolf eines Tages, wenn er vielleicht wiederkommt, etwa sagen, dass du verurteilt bist? Nein, Vater. Ich nehme das Geld und tausche es wieder um. Vorschuss verloren, Ersparnisse verloren. Naja, fangen wir wieder von vorne an. Das werden jetzt sehr viele tun müssen, Vater. Um fast 100 Millionen sind die Menschen in Berlin ärmer geworden. Ja, ich bin ja nur einer von vielen, von Hunderttausenden, für die dieser 18. Februar 1949 der Schwarze Freitag war. Und schon bereiten dieselben Kreise einen zweiten schwarzen Freitag vor, weil sie beim ersten noch nicht genug verdienten. Ob die Berliner nochmal darauf reinfallen werden? Falschmünzer von Peter Bejach. Unter der Regie des Autors sprachen Anselm Alberti, Robert Aßmann, Gerhard Bienert, Heinz Förster Ludwig, Friedrich Gnas, Herbert Grosse, Georgia Holl, Franz Kutschera, Lola Luigi und andere. Wir brachten eine historische Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahre 1949.